Freunden des Philipp S. erzählt seine Geschichte aus der Perspektive seiner ehemaligen Lebensgefährtin Ulrike Edschmidt. Es ist die Geschichte einer Zeit der großen Umbrüche und auch die Geschichte einer großen Liebe, in der sich diese Verwerfungen niederschlagen. Zunächst brechen die beiden gemeinsam auf und versuchen, ein anderes antibürgerliches Leben zu führen. Sie gründen eine Kommune, einen der ersten Kinderläden, demonstrieren zusammen gegen Vietnamkrieg und Ausbeutung. Aber dann werden sie das erste Mal verhaftet und unter dem Druck der feindlichen Wirklichkeit geht ihnen langsam aber sicher die Verbindung verloren. Philipp S. verschwindet aus dem gemeinsamen Leben und bald auch aus seinem eigenen. Er geht in den Untergrund und wird 1975 bei einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben kommen. 40 Jahre später versucht Ulrike Edschmidt, Antworten auf Fragen zu finden, die sie damals nicht gestellt hat. Das Verschwinden des Philipp S. nach dem gleichnamigen Roman von Ulrike Edschmidt. Hörspielbearbeitung Ricarda Bethke. Inge Fied, Werner Sauber, Norbert Kröcher, Ralf Reinders, Angela Luther, Till Meyer und Andreas Vogel. Diese werden bereits seit langer Zeit gesucht, nicht erst seit dem Mord an Brenkmann. Es handelt sich um gesuchte anarchistische Straftäter, Tatverdächtige zu Straftaten der sogenannten Bewegung 2. Juni. Werner Philipp Sauber, der Playboy, der Terrorist, der Millionärssohn, der Bankräuber, der Sprengstoffexperte, der Verbrecher, der anarchistische Gewalttäter, Entführer, Automarder, der Polizistenmörder, der elegante Ganove mit den vielen Decknamen, wie Klaus, Otto, Leo, Philipp S. Philipp S. Philipp S. Ich weiß nicht, wo er ist. Eines Tages im Spätsommer 1974 hängt ein Fahndungsplakat mit seinem Foto an der Litfaßsäule vor meiner neuen Wohnung in Frankfurt. Wenn ich stehen bleibe, schaut er mich an. Ich schaue zurück. Er lächelt. Manchmal lächle ich auch. Es ist seine Genauigkeit, die mir das Vertrauen gibt. Wenn ich ihn anschaue, rede ich mir ein, dass sein Schwur, nie wieder ins Gefängnis zu gehen, ihn noch einmal in ein anderes Dasein führen wird. Es wird ihm gelingen, weiterzuleben, so wie er manchmal in meinen Träumen erscheint. Ein Mann, der unbehelligt die Straße entlang geht, wie jeder Mann. Und der sich mit mir in einem Café trifft, wo niemand weiß, wer er ist. Nur ich, die nach ihm sucht. Im Februar 1975 taucht er auf, plötzlich und unvermittelt. Er begrüßt mich mit so einer flüchtigen Umarmung, dass ich nicht merke, ob er unter dem Jackett eine Waffe trägt oder nicht. Auf unseren Wegen durch das Frankfurter Nordend gibt es keine Rückkehr mehr an den inneren Ort, den einzigen, der uns gehört, ihm und mir und meinem kleinen Kind. Er erfährt, dass ich in einer Schule arbeite. Ich erfahre, dass er in einem Kölner Arbeiterviertel in einer kleinen Wohnung lebt und in einer Fabrik arbeitet. Die ständig anwesende Gefahr verschlägt mir die Sprache. Es will mir nicht gelingen, das zu sagen, was ich sagen möchte. Zu fragen, was ich ihn nicht gefragt habe, damals, als es noch möglich war. Das Warum kommt nicht über meine Lippen. Auch heute finde ich keine Antwort. Warum? In den frühen Morgenstunden des 9. Mai 1975 beobachten einige Einwohner in Köln-Gremberg drei ihnen verdächtig scheinende Männer auf einem Parkplatz. Da in der Vergangenheit mehrere Autodiebstähle vorgekommen waren, informieren sie die Polizei. Es treffen vier Einsatzfahrzeuge ein. Im Verlaufe der Personenkontrolle kommt es zu einem heftigen Schusswechsel. Der Polizist Pauli wird tödlich getroffen. Philipp Werner Sauber stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich war in den ersten Stunden nach den Schussverletzungen der Meinung, der einzige Überlebende des Massakers vom 9.5.75 zu sein. Dies gab mir die Kraft zu überleben. Als meine Freundin mit der Nachricht von einer nächtlichen Schießerei in Köln nach Hause kommt, weiß ich es sofort. Ich wollte Zeugnis über die Wahrheit ablegen. Philipp Werner Saubers gefälschter Ausweis erregte keinen Verdacht. Als aber bei Karl-Heinz Roth die Bezeichnung Anarchist auftaucht und die Fahndungslisten abgerufen werden, greifen die Polizisten zu ihren Waffen und fordern die drei Männer zum Aussteigen auf. Werner Sauber steigt aus, lehnt sich auf die Autotür, zieht sich um und ergreift die Flucht. Die ersten Schüsse des Polizisten G treffen ihn. Er rennt weiter und wird vom Polizisten P in den Rücken getroffen. Werner Sauber ist bewaffnet. Er schießt zurück und trifft den Polizisten P ins Herz. P ist sofort tot. Sauber rennt und stürzt. Mit einem Bein hängt er im Stacheldraht, der den Parkplatz begrenzt. Der Polizist H schießt auf den Liegenden. Im Kölner Prozess verrät sich H mit den Worten, als dass er schießen losging. Ich durfte nicht sterben. Denn tote Angeklagte können sich nicht mehr verteidigen. Die Polizei hat nach meiner Überzeugung auch zu verbergen, wie Werner Sauber zu Tode gekommen ist. Heinrich Hannover, der Verteidiger von Karl-Heinz Roth, zitiert im Prozess von 1977 auch jene andere berüchtigte Polizeiäußerung. Die Kollegen haben schlecht geschossen. Die hätten alle drei kaputt sein müssen. Es gibt einen Angeklagten, der sich hier nicht mehr verteidigen konnte, Werner Sauber. Ich habe ihn mitverteidigt. Das ist ein Komplex, der auch in verschiedene Punkte aufgeteilt werden könnte, von denen ich nur einen herausgreife. Nämlich das, was ich als Hinrichtung Werner Saubers durch den Polizeibeamten Hoffmann bezeichnen möchte. Im Jahre 1967, als ich Philipp S. traf, war ich 27. Ich hatte ein Kind mit einem Mann, der mich verlassen hat und lebte im Stadtteil Kreuzberg in einer Wohnung, die früher ein Bäckerladen war. Im Morgengrauen des 2. Juni 1967 wache ich von Geschrei auf. Ich sehe durch das Milchglas des Fensters Umrisse von Polizisten, die ein Knäuel bilden. Arme mit Stöcken und Beine mit schweren Stiefeln lösen sich aus dem Knäuel. Sie schlagen und treten auf einen Menschen ein, der am Boden liegt. Wie gelähmt stehe ich hinter Glas. Das ist die Welt, denke ich, in der mein schlafendes Kind aufwachsen soll. Nachmittags gehe ich zur Demonstration gegen den Schah, aber ich bleibe mit dem Kinderwagen am Rand. Abends geht das Gerücht von einem toten Demonstranten um. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know somehow. When your rooster crows at the breaks of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, so don't think twice, it's all right. Im Spätsommer 1967 höre ich auf, an die Rückkehr meines Mannes zu denken. Ich suche mir eine neue Wohnung in einer Straße an den Bahngleisen, in Charlottenburg. Aber noch immer gehe ich in die Filmakademie, wenn ich kein Geld für die Telefonzelle habe. Es zieht mich an diesen Ort, obwohl ich weiß, dass ich den Vater meines Kindes dort treffen könnte. Ich schaue in den offenen Schneideraum, wo Spulen mit Filmmaterial leise surrend hin und her laufen. In den Fluren gehe ich an Fotowänden vorbei, auf denen auch der Vater meines Kindes zu sehen ist, der nicht mehr mein Mann ist. Während unserer kurzen Ehe hat er einen Film gedreht, die letzten Minuten des Sokrates, gespielt von einem Bettler mit weißen Haaren, der auf der Potsdamer Zigarettenkippen sammelt und Platons Texte mit Berliner Akzent spricht. Der Vater meines Kindes gehörte zu den ersten Studenten an der Akademie. Baron von Rocky, Holger Mainz, Gerd Konrad, Bert Fiedler, Wolfgang Petersen, Helge Sander. Die Bezeichnung Akademie, um anzuknüpfen an die ursprüngliche, schlichte Bedeutung des Wortes als einer Stätte des Gesprächs, an dem nicht das Prinzip der Hierarchie, sondern das Prinzip der Kollegialität herrscht. Ein Fünftel der Studierenden des ersten Jahreskurses kommt aus dem Ausland. Der Jahrgang 1966 war der erfolgreichste der DFFB. Dabei sind die Schweizer in der Majorität, aber auch die USA, Österreich, Jugoslawien und Israel sind vertreten. Der staatliche Auftrag forderte aber die Ausbildung von Fachkräften für das neue, massenwirksame Medium Fernsehen. Wir heißen Sie besonders herzlich willkommen. Auf dem Flur der Filmakademie organisiere ich vom schwarzen Telefon aus meinen Umzug. Philipp S. lehnt an der Wand. Er trägt einen Anzug mit Nadelstreifen und ein Hemd mit Monogramm. Er sagt, ich möchte Ihnen gerne helfen. An den Wörtern möchte und gerne höre ich, dass er ein Schweizer ist. Er kommt am nächsten Tag in einem langen schwarzen Mantel, schleppt Kisten und Möbel und bleibt, um, wie er mich spüren ließ, nie mehr wegzugehen. In meine Wohnung kommt er mit einer lindgrünen Reiseschreibmaschine ohne SZ, einem lindgrünen Koffer und einer Fotoausrüstung. Werner Sauber, den Namen Philipp hatte er sich selber zugelegt. Die Kamera war in Zürich gekauft worden. Er kam aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus. Der Vater hatte ein großes Vermögen mit der Produktion von Ampeln gemacht. Sie war kein Geschenk, sie war eine Investition, von der die Eltern sich erhofften, dass sie sich auszahlen würde bei diesem Sohn, der nicht in die Familie passte. Das große, schöne Haus der Saubers, Resedastraße 25, lag auf dem Zürichberg am See. Es gab keine Verwöhnung. Philipp musste den weiten Weg zur Schule auch im Winter immer zu Fuß gehen. Es wurden keine Bücher gelesen, keine Bilder betrachtet, keine Musik gehört. Es hat Gerechtigkeit geherrscht. Aber Wünsche, Kinderwünsche, seien nicht erfüllt worden. Stattdessen hat es Anschaffungen gegeben, wenn sie notwendig waren und etwas einbrachten. Seine Familie, sein Elternhaus, seine Geschichte, von allem hat er sich getrennt. Selten unterlaufen ihm noch die Betonungen von Anfangssilben, an denen sich zeigt, woher er kommt. Aus seinem Zimmer im obersten Stock der Villa am Zürichsee hat er nichts mitgenommen, außer seiner Kamera. Mit 19 verdient er Geld als freier Fotograf. Er kleidet sich ein im Aufbegehren gegen die Eltern. Er lässt sich anfertigen, was nicht nützlich ist, was er nicht braucht. Und was er sich eigentlich nicht leisten kann. 3 Hemden mit Monogramm. Einen Anzug. Schuhe aus Pferdeleder, den langen Mantel aus schwarzem Tuch. So hat er sich in der Erinnerung derjenigen festgesetzt, die ihn gekannt haben. Mit 20, Student an der Filmakademie, versucht er für ein Kind da zu sein, das nicht das seine ist. Er hatte Affären mit Frauen, die jünger waren und mit Frauen, die älter waren als er. Aber er hatte noch nie Tag für Tag mit einer Frau und einem Kind zusammengelebt. Jetzt macht er sich klein im Kinderbett. Er hebt das Kind zum Fenster. Sie schauen den Zügen nach. Wenn er neben ihm geht, ihn an der kleinen Hand hält, berührt sein langer schwarzer Mantel den Bürgersteig. Er will auch wissen, wie es ist, das Leben mit Frau und Kind. Seine Liebe ist nicht blind. Philipp braucht wenig Schlaf. Wenn das Dröhnen der S-Bahn-Züge gegen Mitternacht abnimmt und schließlich ganz verstummt, rückt er einen Stuhl an den Tisch und entwirft Szenen für einen Film, den er im Winter 1967-68 drehen wird, den Film »Der einsame Wanderer«. Die Drehorte hat er durch Zufall entdeckt. Nur ein kurzer Film erzählt in strengen Schwarz-Weiß-Bildern von einem unheimlichen Gemäuer, dessen Bewohner einst die Nachbarn von Josef Goebbels waren. Der einsame Wanderer konnte alles sein. Ein Verschollener, ein Zurückkehrender, ein verlorener Sohn, ein Eindringling, einer, der Unheil bringt. Er läuft in einem langen schwarzen Mantel, um die Taille der Gürtel, den Philipp S. sich hatte aus einem Kälbergurt machen lassen. Er erreicht das graue Haus und tritt ein. Es war kalt in dem Haus, in der Villa, da haben wir tagelang gefroren. Und das haben wir gemacht einfach, weil Bernd und Philipp haben so hart gearbeitet, das Licht zu setzen, die Kamera und so weiter. Und dann sitzt du da, frierst du, aber das Hemd oder warum, diese lange Mantel, also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ja. Oder der Gürtel, ich wusste damals nicht, wie wichtig der war. Das Bedrohliche bleibt eine Ahnung. So plötzlich steht jemand auf und fängt an zu singen. Und dann freust dich, so ein tolles Lied in Erinnerung haben. Oder, ja, und so haben wir zum großen Teil unsere Filme gesehen. Ja. Im Innern des Hauses gibt sich der Hausherr einsamen Exzessen hin. Er schlägt auf die Schnauze eines immer größer werdenden Porzellanhundes. Die schöne Hausherrin stirbt. Der Darsteller des Wanderers wird zu einem Fährmann des Todes. Er trägt den Kälbergurt, den Philipp S. nach den Dreharbeiten wieder selber anlegt, bis er ihm 7 Jahre später endgültig vom Leib genommen wird. Im Winter, als andere Studenten das Leben von Obdachlosen, den Vietnamkrieg oder die Herstellung eines Molotow-Cocktails dokumentieren, dreht er den einsamen Wanderer. Damals zeigt Philipp seinen Film im Studentenkino. Einer geht schon nach dem Vorspann. Die meisten sind ratlos. Er wird nie erfahren, dass Zuschauer darunter waren, die manche Szenen bis heute im Gedächtnis behalten haben. Meiner Ansicht nach war er ein echter Poet, ein echter Künstler, der alles gesehen hat. Überdeutlich. Die Revolution hat ihre eigene Poesie. Wenn man sie ernst nimmt und wenn man ehrlich bleibt. Zeigen, werden sie die Augen verschließen. Zuerst werden sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Menschen mit Nachbarnverletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führen wir Nachbarn an Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Die studentische Empörung wuchs gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam. Auf der Frankfurter Zeil hatten Studenten aus Protest ein Kaufhaus angezündet. Als Antwort. Als der Studentenführer Dutschke gegen den Krieg in Vietnam ahnungsvoll davon sprach, dass auch wir in Vietnam täglich zerschlagen würden, war Philipp S. in die Dreharbeiten des Wanderers eingetaucht. Jetzt ging er zu den politischen Versammlungen. Das hatte ihn bisher in seiner ästhetischen Sicht auf die Welt nur am Rande berührt. Am 11. April 1968 wird auf den Studentenführer Rudi Dutschke ein Anschlag verübt. Der Mann, der schießt, trägt zwei Pistolen bei sich. Auch die Bild-Zeitung, die seit langem eine Hetzjagd auf den Studentenführer betreibt. In der Nacht beginnen die Demonstrationen gegen Springer. Wir haben in der Wohnung an der S-Bahn kein Telefon. Die Filmakademie ist der Ort, von der die Informationen zu uns dringen. Der schweizerische Tonmann vom Einsamen Wanderer, der Philipp wütend einen ästhetischen Dandy genannt hat, sagt: Opfer treiben die Revolution voran. Entsetzt über die Schüsse auf Dutschke und über die gnadenlosen Worte des Tonmanns halten wir Abstand. Was am Springer-Hochhaus geschieht, erreicht uns verzögert. Besuch muss sich abends von der Straße aus mit Rufen bemerkbar machen, weil die Haustür um 8 mit einem Durchsteckschlüssel verschlossen wird. Philipp S. und ich gehören zu keiner Gruppe. Doch der Hauswart hat uns im Blick. Obendrein sind es nur wenige Schritte von uns zu finsteren Gestalten der Kommune. Und schon vermeint der Hauswart, die Rufe einlassbegehrender Langhaariger unter dem Fenster zu hören. Er zählt uns zu den Steinewerfern. Wir gehören für ihn nach drüben, nach Ost-Berlin, zu den Kommunisten. Aus Protest gegen die Notstandsgesetze wird an allen Berliner Hochschulen gestreikt. Vom 27. bis 29. Mai wird die Filmakademie von den Studierenden besetzt. Wir verweigern die Ausbildung als unpolitische Zulieferer für das Fernsehen. Die Büros der beiden Direktoren werden von Studenten verwüstet, Akten beschädigt. Wir fordern die Besitzrechte an unseren Filmen. Den Besetzern wird Hausverbot erteilt. Wir klagen unsere Rechte ein, auf politische Mitbestimmung und auf künstlerische Freiheit. Wer gegen dieses Hausverbot verstößt, soll von der Akademie verwiesen werden. Philipp S. ist der Einzige, der die Protestversammlung an der DFFB kurz verlässt und zu mir nach Hause fährt. Er will nicht allein entscheiden. Er weiß, was es bedeutet, wenn er die Akademie verlassen muss. Aber wir beide wissen auch, dass es einer Unterwerfung gleichkommt, aus Angst auf halbem Wege umzukehren. Als er in die Akademie zurückkommt, ist die Polizei da. Er schnappt sich die Filmdose mit dem einsamen Wanderer und rennt schneller als der Polizist, der ihn festnehmen will, durch den Hinterausgang ins Freie. Sechs Filmstudenten fahren mit ihren Filmen nach Pesaro zum Festival. Holger Mainz hat seinen von der Polizei gesuchten Film Die Herstellung eines Molotow-Cocktails im Gepäck. In Pesaro und Rom zeigte Philipp S. den einsamen Wanderer. Mit Erfolg. Anders als in Berlin überließen sich die Italiener ganz und gar den Bildern. Seit seiner Rückkehr aus Pesaro war Rom für Philipp der Ort der Verheißung geworden. Im Sommer machen wir uns auf den Weg nach Italien. Ich schlafe an die Rückbank gelehnt. Mein Kind liegt mit dem Kopf in meinem Schoß. Rom und dann das Meer. Auf dem Weg zum Meer machen wir Halt am Markt von Giovanni in Laterano oder an der Porta Potese. In Gedanken versunken wühle ich in Bergen alter amerikanischer Kleider, während sich mein kleiner Sohn unbemerkt von meiner Seite löst und von der Menge verschluckt wird. Eben noch stand er neben mir, und als ich nach seiner Hand greifen will, fasse ich ins Leere. Ein Abgrund tut sich auf. Philipp S. geht mit perfektem Italienisch systematisch vor und findet ihn in der Obhut eines großen Polizisten. Ich kann den Augenblick nicht vergessen. Der Albtraum bleibt der gleiche. Noch lange nach seinem Tod ist Philipp S. in steter Wiederholung derjenige, der mein Kind zu mir zurückbringt. Wir fahren über Zürich zurück. Philipp S. zeigt mir sein Elternhaus in der Reseda-Straße, aber wir gehen nicht hinein. Er trifft sich das letzte Mal mit Clari, seiner Kinderfrau, die er liebt, von der er die Lieder weiß, die er dem Kind vorsingt am Abend. Als sie sich trennen, schauen beide noch einmal zurück. Claris rechter Fuß macht einen Schritt den Weg hinauf, während er sich zu ihr umdreht, bevor er den Weg in die andere abschüssige Richtung weitergeht. Ich mache ein Foto davon. Philipp S. trifft seinen alten Freund, einen Maler. Das Bild vom einsamen Künstler trägt nicht mehr. Du musst aufhören mit der Kunst, sagt er jetzt. Zurück in Berlin tauchen Worte unter uns auf, die nicht unsere eigenen sind. Was wir wollen, bestimmen die Bücher, die wir gerade lesen. Was auch immer in dieser Welt geschieht, Vietnamkrieg, alte Nazis, alles hat mit unserem Leben zu tun. Alles hängt mit allem zusammen. Wir bringen es auf einen Begriff. Die große Umwälzung, die Revolution heißt. Das Modell Summerhill hat aus entfernten Bekannten Gleichgesinnte gemacht. Alle melden wir unsere Kinder in den staatlichen Kindergärten ab, weil wir etwas anderes wollen als Reinlichkeitserziehung und Gehorsam. Wir mieten einen kleinen Laden, renovieren ihn. Eine Person ist immer für die Kinder da. Wir kochen abwechselnd und putzen. Der erste Kinderladen ist gegründet. Es folgt der zweite, der dritte, der vierte. Und wir nennen es eine Bewegung. Philipp Sauber leiht sich zwei Kameras aus. Er will dokumentieren, wie die Kinder eines Kinderladens aufeinander zugehen, wie sie sich in der neuen Art von Gemeinschaft bewegen. Die Filme werden analysiert. Die Idee wird als Erziehungsmodell propagiert. Es entstehen immer mehr Kinderläden. Der Kinderladen machte einen Ausflug. Niemand kann später sagen, wer im Durcheinander des Aufbruchs die Autotür zugeschlagen hat. Eine kleine, weiche Kinderhand. Ein dünnes, rotes Rinnsal, wo eben noch das letzte Glied eines Ringfingers war. Mit dem Auto zum nächsten Krankenhaus, Westend. Philipp S. hält das Mädchen fest in den Armen. Wenn die Chinesen einen ganzen Arm wieder annähen können, werden sie in Deutschland wohl ein Fingerglied annähen können. Diese Chinesen. Das ist kommunistische Propaganda. Die Blutgefäße sind längst abgestorben. Eine saubere Lösung ist noch, ein Glied zu amputieren. Faschistoide Medizin, schreit Philipp S. Der verletzte Finger war in der Notaufnahme gereinigt und verbunden worden. Das Kind hatte auch ein Schmerzmittel bekommen. Aber man verweigerte Philipp S. zu telefonieren. Von einer Telefonzelle aus versuchte er, einen befreundeten Arzt in Neukölln zu erreichen. Sofort solle er nach dem Finger suchen und kommen. Das kleine Mädchen schreit jetzt nicht mehr. Philipp flüstert ihm leise schweizerische Worte zu. Es schläft ein. Sie erreichen die Stelle, wo er unter Laub, Gras und Erde den winzigen Teil eines Mädchenfingers findet. Er hat nicht mehr erfahren, dass wenige Jahre später nahezu keine Spuren mehr an der Hand des Mädchens zu sehen waren. Es wird Zeit. Tut was. Was tun? Wir müssen was tun. Der Studentenprotest wegen des Ehrengerichtsverfahrens gegen den Anwalt Horst Mahler wird taktisch vorbereitet. Philipp S. ist beteiligt. Die Kinderleben, die Flugblätter, die Filme. Es kommt am 4. November 1968 zwischen den Studenten und der Polizei zu einer regelrechten Schlacht. Schluss mit den Morden in Vietnam. Nieder mit den Obristen in Griechenland. Weg mit den alten Nazi-Richtern, die immer noch im Amt sind. Das ist es genug. Bei der Schlacht am Tegeler Weg wurden 130 Polizisten und 22 Demonstranten erheblich verletzt. Ob Philipp S. Steine gegen Sachen oder gegen Menschen geworfen hatte, konnte er im Tumult selbst nicht auseinanderhalten. Werner Sauber wird 3 Wochen später mit 17 anderen Studenten der Akademie verwiesen. Der Direktor der Filmakademie hatte die 18 wegen Hausfriedensbruch, Nötigung und Gewaltanwendung während der Streiks im Mai 1968 angezeigt. Mit dem ersten Schnee taucht Philipps Mutter auf. Sie steht in Pelzhut und Mantel vor der Tür, ohne Gepäck. Ihr Interesse gilt einzig und allein dem monatlichen Scheck, der künftig ausbleiben wird. Sie bleibt eine Stunde, dann kehrt sie nach Zürich zurück. Im Winter 1969 wird Philipp S. Taxifahrer. Das sollte man, finde ich, auch mal sagen, dass Künstler oft ganz starke Schmerzen ertragen, weil sie zu stark wahrnehmen. Er fährt einen Blinden ins Bordell und sucht ihm eine Frau aus. Und das ist bei ihm auch so gewesen. Und da hat er gemerkt, ich muss aber auf den Grund der Sache gehen, ich muss mich um das Volk kümmern. Er fährt eine weinende Frau von Bar zu Bar auf der Suche nach ihrem Verlobten. So würde ich ihn einschätzen, nach meiner Erinnerung. Er rüttelt einen Mann im Schnee wach und fährt ihn zu einem Hochhaus im Hansaviertel. Und das hat er dann getan. Und er zerrt einen Betrunkenen aus dem Auto, der ihn Gammler nennt. Während die anderen geredet haben und irgendwie ihre Kungeleien auf höherer Ebene gemacht haben. Was er verdient, reicht uns zum Leben. Ist er wirklich zur Sache gegangen, an den Kern des Problems ran. Wenn er nicht Taxi fährt, nimmt er Kontakt zu Gruppen in den Arbeitervierteln und Betrieben auf. Und beginnt sich langsam der Welt zu nähern, in die er irgendwann ganz und gar hinabtauchen wird. Auf den weißen Ami-Schlitten eines unbekannten Besitzers sprüht Philipp S. in roten Lettern das Wort Arbeitermacht. An der Wand eines Senatsgebäudes prangert er in großen Buchstaben den Innensenator an, während ich im Auto mit laufendem Motor warte und im letzten Moment vor der gezogenen Waffe eines Polizisten entkomme. Ich bin blind für die Gefährlichkeit dieses Augenblicks, weil ich nur noch nach Hause will zu meinem Kind. Ich hatte noch nie in die Mündung einer Pistole geblickt. Ich wollte nicht glauben, dass es Wirklichkeit war. Im Nachhinein sah es aus wie eine Szene aus einem Film. Im letzten Hinterhof einer ehemaligen Manufaktur in Schöneberg haben wir die erste und zweite Etage gemietet. Holger Mainz wohnt auf unserer Etage. Über uns lebt eine Malerin mit 2 kleinen Zwillingstöchtern und ihrem Mann, der ebenfalls aus der Filmakademie rausgeflogen ist. Unter uns betreibt ein Schlosser eine Werkstatt. Mit uns sind noch ein Taxifahrer und seine Gefährtin eingezogen. Im ersten Stock teilen wir eine große Küche ab. In der Küche ein Tisch mit Tonettstühlen. 12 Menschen finden daran Platz. Philipp hat geplant, gesägt, geschraubt, gezimmert und gestrichen, als wolle er eine Existenz für uns aufbauen. Er liegt neben mir, im großen Bett, das er gebaut hat. Er schmiegt sich an mich, als wären wir eine Person. Er dreht sich um, wenn ich mich umdrehe. Wenn ich in der Nacht aufstehe, bleibt sein Arm an der gleichen Stelle liegen und ich lege mich wieder hinein. Er wohnt an dem Platz an meiner Seite, nirgendwo sonst in den beiden weiträumigen Etagen. Die Akademie, die nach richterlichem Beschluss die 18 relegierten Studenten wieder aufnehmen soll, weigert sich und zahlt ihnen den Betrag aus, den sie für einen Abschlussfilm hätten bekommen können. Philipp S. kauft davon die erste Videoanlage. Studenten von der Akademie kommen, die von der Videokamera gehört haben. Frühe Filme des russischen Filmers Siga Vjatov bringen Philipp S. auf die Idee, ein Studio für eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Er plant eine Gegenabendschau. Monitore in einem Schaufenster, regelmäßige Programme und eine Traube von Menschen davor. Wir geben eine Zeitung heraus, drucken Plakate. Ich mache Fotos. Philipp S. arbeitet mit der Videokamera. Farocki dreht unlöschbares Feuer. Wenn Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen, dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. In den USA werden während einer Protestdemonstration gegen den Vietnamkrieg 4 Studenten erschossen. Es reicht. In 6 bis 8 Autos vor das Amerika-Haus in Berlin. Pflastersteine und Brandflaschen fliegen. Wir fahren schnell wieder weg. Ein grauer Citroën ist so langsam, dass 2 Ziffern der Nummer erkannt werden. Ich weiß nicht, warum ich da plötzlich aussteigen muss. Ich weiß nur, dass ich sofort nach Hause will. Zu meinem Sohn und zu Philipp. Ich halte es keine Minute länger aus. Im Durchgang zum 2. Hof bleibe ich einen Moment lang stehen. Hinter den erleuchteten Fenstern der Fabriketage sehe ich Philipp S., der in der Küche hin und her geht und auf mich wartet. Am 5. März 70, im Morgengrauen, öffnet Philipp S. die Eisentür, bevor die Polizei sie mit Äxten aus den Angeln schlagen wird. Sie finden nichts. In der Zeitung ist von Drogen und Benzinkanistern die Rede. Am 14. Mai kommen sie wieder. Mittags. Sie suchen einen entflohenen Häftling. Philipp S. schweißt einen Riegel an unsere Eingangstür. Am 17. Mai, Sonntagvormittag. Sie kommen mit gezogenen Pistolen. Sie suchen nach der Journalistin Ulrike Meinhof. Am 10. Juli kommen sie im Morgengrauen. In München sind 2 Brandsätze gefunden worden. Am 14. August kommen sie wegen Holger Meinhof. Er hatte sein Auto verloren. In der Nacht wurde aus diesem Auto ohne sein Wissen eine Rohrbombe unter einem Polizeiauto geworfen. Als das Bild von Holger im Fernsehen erscheint, stellt er sich der Polizei. In der Nacht zum 21. August liegen wir in der Mitte des Bettes. So eng aneinander wie danach nie mehr, als ob wir uns gegenseitig festhalten wollten. Als wir um 5 Uhr morgens die Schläge an der Tür hören, lösen wir uns schweigend voneinander. Am Morgen des 21. August 1970 werden Ulrike Edschmidt und Philipp Sauber verhaftet. Ich bin froh, dass mein kleiner Sohn das, was geschieht, nicht mit ansehen musste. Er ist mit seinem Freund und dessen Familie in die Ferien gefahren. Wir haben gemeinsam überlegt, ob er das Überbleibsel einer gestrickten Decke, die ihn von seiner Geburt an warm gehalten hat, ob er dieses ausgefranste Restchen, das er beim Einschlafen zwischen Zeigefinger und Ringfinger hält und damit über sein geschlossenes Augenlid streicht, mit auf die Reise nehmen sollte. Er entscheidet sich dagegen. Es ist verboten, aus dem Fenster zu sehen. Mein Gott, dort ist das Leben. So einfach umgezogen. Von dort kommt an mein Gitter froh Stadtlärm geflogen. Es ist verboten, durchs Fenster zu rufen. Und du hier? Warum musst du weinen, Tag und Nacht? Sag, du hier, was hast du mit deiner Jugend gemacht? Es ist verboten, tagsüber auf dem Bett zu liegen. Oder darauf zu sitzen. Ich habe kein Buch. Der Tag ist zu lang. Zu leer. und die Gedanken quälen. Manchmal steigt der Gedanke an Verrat in mir auf. Ich weiß, wer das Auto in der Nacht des 14. August ausgeliehen hat. Der Schlüssel hing griffbereit an der Eingangstür. Aber wie werde ich weiterleben können, als Verräterin und von allen gemieden? Hinter einer der zahllosen Türen ist Philipp. Ich sehe ihn kein einziges Mal. Hin und wieder erreicht mich sein Gruß über einen Anwalt. Sonst nichts. Ich höre, dass er einen Hungerstreik begonnen hat, dass er in der Freistunde Gefangene aufwiegelt und mit Fesseln 2 Tage in der Arrestzelle verbracht hat. Er erprobt eine Rolle. Ich bin woanders. Ich gehe nach innen. Will es überstehen. Meine Gedanken reichen nur bis zu meinem kleinen Sohn. Einzig darauf konzentriert, wieder draußen zu sein, bevor er aus den Ferien zurückkommt, fliehe ich in Fluchtträume. Die enden alle irgendwann in dem trostlosen Leben danach. Und in den Lügen, die ich meinem Kinde würde erzählen müssen. Besuch. Mein Sohn rast auf das letzte Gitter zu, donnert dagegen und streckt seine Hände hindurch. Einmal darf ich ihn halten, dann muss ich ihn wieder loslassen. Er rollt dicht an mir vorbei, streift mich und wir fassen uns bei jeder Runde unter der Tischplatte an den Händen. Ulrike Edschmidt, Holger Mainz und Philipp Werner Sauber werden wegen Mangels an Beweisen freigelassen. Wir sind nicht an den gleichen Ort zurückgekehrt, nicht in das gleiche Leben. Aber das wissen wir noch nicht. Ich hätte nicht wegfahren dürfen. Die hätten euch nicht verhaftet, wenn ich da geblieben wäre. Jan und ich, wir haben uns überlegt, wie wir euch rausholen können. Mit einem Hubschrauber, mit einem Seil durch ein Loch. Philipp soll sich wie Jimi Hendrix jetzt verkleiden. Schwarze Lederhose und viele Ketten um den Hals. Sehe ja schön aus. Würden ihn nicht erkennen. Holger Mainz geht. Er sagt nicht wohin, aber wir ahnen wohin. Er soll wie ein Handlungsreisender Ziele für Anschläge ausgekundschaftet haben. Die Dinge verändern sich schleichend. Jeder von uns hat die Wochen hinter Gittern anders erlebt. Philipp hat sich dagegen aufgelehnt. Ich habe mich in mich selbst zurückgezogen. Er zieht jetzt eine scharfe Linie zwischen sich und denjenigen, die er als Feinde begreift. Ich kann nicht in Feindschaft leben. Auch wenn ich vieles als feindlich empfinde. Er hat mich im Gefängnis an seiner Seite gesehen. Aber ich war nicht dort. Ich war bei meinem Kind. Philipp S. galt weiter als begabter Filmkünstler. Er hielt an der Filmakademie Einführungskurse in Videografie. Ein Produzent bot ihm an, die Erinnerungen des russischen Terroristen Boris Savinkov für das Fernsehen zu drehen. Er lehnte ab. Die Wochen hinter Gitter haben ihn woanders hingeführt. Er begreift diese Erfahrung nicht als Sprungbrett ins Fernsehen, wie er sagt. In manchen Nächten fährt Philipp S. wieder Taxi, benutzt die Dunkelheit und die Tarnung für heimliche Begegnungen. Er trifft sich mit dem Paar, nachdem im ganzen Land gefahndet wird. Das Paar zieht ihn an. Zusammen bis in den Tod. Wenn er in der Nacht zurückkehrt, legt er den Arm enger um mich. Je riskanter Philipps Vorhaben, umso enger will er mich an seiner Seite sehen. Er hat eine Adresse in Mailand und wieder trifft er auf ein Paar, das ihn beeindruckt. Bei ihnen steht die Unterstützung der Industriearbeiter im Zentrum. Sie brechen ins Büro eines Direktors ein und entwenden die Unterlagen für die Anhebung der Stückzahl beim Akkord. Sand im Getriebe der Maschinerie, das war die Idee, die Philipp Werner Sauber in den Jahren nach 1970 bestimmte, nach der er lebte und arbeitete. Als er aus Italien in das Leben zurückkehrt, das er noch mit mir teilt, wird es mehr und mehr zum Doppelleben. Unsere Liebe wird zum Geheimbund. Er passt Bilder in fremde Ausweise ein, er ohne Bart, ich mit schwarzer Lockenperücke. Er sitzt stundenlang an der Arbeit. In den Nächten kommt er leise zurück an meine Seite. Ich will mir nicht vorstellen, dass er irgendwann nicht mehr kommen wird. Er will sich nicht vorstellen, dass ich nicht mit ihm gehen werde, aber wir sprechen es nicht aus. Wenn ich noch ein Stück Wegs mit ihm gehe, denke ich, kann ich sie abwenden, diese trostlose Existenz im Untergrund. Und sie wird nur eine Vorstellung bleiben und nicht Wirklichkeit werden. So halte ich Wache. Die mir zugedachte Rolle als Botin probiere ich aus wie ein neues Kleidungsstück. Im Zug verwandle ich mich in eine Schwarzhaarige mit modischem Ledermantel. Ahnungslos sitze ich in einer fast leeren Wohnung auf einem Bett. Unter der Matratze Waffen. Es handelt sich um einen Opel Commodore mit dem polizeilichen Kennzeichen MA, also Mannheim. Philipp S. fährt mit mir nach Zürich. Er trifft sich zum letzten Mal mit seinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass er mich heiraten will. Als wir von Zürich zurückfahren, ist es mein Haarschnitt, der die Beamten auf eine falsche Fährte lockt. Ich werde aus dem Abteil geholt. Philipp S. fährt allein weiter mit der Reisetasche, in der sich zwischen Kleidungsstücken verborgen Waffen aus der Schweiz befinden. 244. Es besteht die Möglichkeit, dass diese beiden Fahrzeuge mit Sprengstoff unterwegs sind. Äußerst gefordert. Ich denke mal, das haben die immer gerechtfertigt mit der Gegenseite. Mit der korrupten Gegenseite, die ja auch immer zur Gewalt bereit ist und so. Ich weiß es nicht. Ich habe mich an sowas nie beteiligt. Bei Philipp kann ich mir das vorstellen, weil er eben sehr radikal war. Bis zu dem Tag, an dem er es tat, glaubte ich nicht, dass er es tun würde. Und weil in seinem Leben alles eine Form hat, entwirft er wie in einem Szenenwechsel eine Vorstellung von seiner Existenz im Untergrund bis in alle Einzelheiten. Den einstigen künstlerischen Anspruch an sich selbst hat er durch einen heroischen Auftrag ersetzt, der über sein Leben hinausgeht. Sonst gibt es nichts. Er ist 23 Jahre alt. Er hat alles gehabt, sagt er. Eine Frau und ein Kind. Er könne gehen. Er geht an einem bestimmten Tag. Ich schaue ihm nach, als er über den Hof geht. Ich habe ihn nicht zurückgehalten. Das stumme Ringen um meine eigene Wahrheit hatte mich erschöpft. Als mich wieder einmal auf Umwegen die Hausnummer einer Parterrewohnung erreicht, verbringe ich die letzte Nacht mit ihm in einer Liebe, deren Aussichtslosigkeit eine kaum erträgliche Wehmut hinterlässt. Unter der Verkleidung eines Bankbeamten oder Autoverkäufers ist er noch einmal der, der er für mich war. Abschiede sind unbegreiflich, wie der Tod. Philipp S. und ich trennen uns an einer Haltestelle. Wir umarmen uns kurz und unauffällig. Dann kommt der Bus. Ich steige ein. Ich sehe ihn durch die Scheibe. Er schaut mir nicht nach. Er sitzt auf einer Bank und verbirgt sein Gesicht in den Händen. Holger Mainz wurde 1972 verhaftet. Er trat in den Hungerstreik, um gegen die Folter der Einzelhaft zu protestieren. Dem Hungerstreik schlossen sich viele Gefangene an. Die Justiz ordnete die Zwangsernährung an. Die Gefangenen wurden festgeschnallt. Man verabreichte ihnen Flüssignahrung. Nach 7 Wochen Hungerstreik starb am 9. November 1974 der Gefangene Holger Mainz. In der Vollzugsanstalt Wittlich soll ihm vom Gefängnisarzt schon eine Weile nur ein Drittel der überlebensnotwendigen Kalorienmenge verabreicht worden sein. Wir haben den Verdacht geäußert, und dazu sind wir berechtigt, den Verdacht, dass Holger Mainz durch eine strafbare Handlung umgekommen ist. In der Fabriketage bleibt ein Hochbett, das er gebaut hat. Kinder schlafen bis heute darin. Mein Sohn hat ihn gern gehabt. Sein Sterben bedrückt ihn. Er ruft mich an sein Bett. Du, stell dir vor, wir sind in einem Hochhaus. Ganz oben in einem Raum, dessen Fußboden riesige Löcher hat. Man kann durch die Löcher in die Tiefe stürzen. In dem Raum ist es ganz dunkel. Jeder Schritt ist lebensgefährlich. Aber es gibt einen Lichtschalter. Holger hat einfach nicht auf die Löcher geachtet. Er ist einfach losgelaufen, um Licht zu machen. Und dann ist er abgestürzt. Wenn er sich an den Wänden entlang getastet hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Philipp Werner Sauber wird per Haftbefehl gesucht. Es geht um Waffen und um einen Autodiebstahl. Banküberfälle. Verbindungspersonen geraten ins Visier der Schweizer Polizei. Sie machen unter Druck Aussagen über ihn und Ulrike Edschmidt. In der Schweizer Zeitung wird an seinen Namen das Wort Bande drangehängt. Der Name Edschmidt ist mit einem Bindestrich hinzugefügt. Ich ziehe mit meinem Kind nach Frankfurt. Obwohl ich ihn nicht mehr sehe, hat die Bedrohung mich fest im Griff. Ende April stehen sie vor meiner Tür. Ich sehe sie durch die Scheiben. Ich bin gerade dabei, frisch gewaschene Vorhänge an den Fenstern aufzuhängen. Langsam steige ich von der Leiter. Sie wollen wissen, wo er jetzt ist. Sie fragen, ob er noch Schweizerdeutsch spricht, ob er lieber Wein oder Bier trinkt, welche Zigarettenmarke er raucht. Ich sage nicht, dass er gar nicht raucht. Ich schweige. Ich sage auch nicht, dass ich nichts weiß. Sie behaupten, sie wüssten, dass er hier gewesen ist. Dann fragen sie noch, ob er bei einer Verhaftung schießen würde. Ich bleibe stumm. In den ersten 10 Jahren nach seinem Tod glaubte ich ihn bisweilen vor mir zu sehen, auf der Straße, im Gedränge. Ich sah immer seinen Rücken vor mir, nie sein Gesicht. Er hatte immer seinen vertrauten Gang, sehr gerade und dennoch wie kurz vor dem Sprung. Das Verschwinden des Philipp S. nach dem gleichnamigen Roman von Ulrike Edschmidt. Hörspielbearbeitung Ricarda Bethke. Sie, Inka Friedrich. Reporter Matthias Ponnier. Stimmen Marina Frenk, Tino Mewes, Martin Engler. Kind Oliver Serkus. Im Originalton Manfred Kittlaus, Karl-Heinz Roth, Heinrich Hannover, Heinz Ratzak, Erwin Leiser, Carlos Bustamante, Harun Farocki, Bernd Fiedler. Komposition Hamann. Gesang Marina Frenk. Ton Bodo Pasternak, Susanne Bronder. Assistenz Marion Czogalla. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.